Abschnitt 8 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Erbfeind, Teil 8. Drüben stand der Feind. Unerbittlich und unaufhaltsam musste der Krieg mit ihm geführt werden, bis eines der Völker ausgerottet war. Musste? Ja. Es war der Erbfeind, mit dem es keine Verständigung, keinen Frieden gab. So war es von jeher gewesen, so war es Bestimmung, menschliches und göttliches Gebot, so würde es bleiben in allen Zeiten. Aber warum eigentlich? War das Land nicht groß genug, ernährte es alle seine Söhne nicht reichlich? Hätte man sich über den Zugang zum Meere nicht ruhig auseinandersetzen können? Die Verschiedenheit der Sprachen, der Religionen, der Sitten ließ sich bei gutem Willen beiderseits überwinden. Vieles hatten die Hebräer den Philistern zu verdanken. Sie waren ein feinsinniges, geistesrasches, an Kultur vielfach überlegenes Volk, tapfer und klug. Aber sie verlangten nach der Vormachtstellung in Palästina, begehrten die Herrschaft über das Hinterland wie die Stämme Israels und Juda nach der Küste. Dies allein machte sie zu hasserfüllten Gegnern, und doch waren beide Völker Eindringlinge im Lande, die die Urbewohner unterjocht und verjagt hatten. Beide waren von fernen, sagenhaften Städten gekommen. Und dass sie aufeinander trafen, in der entgegengesetzten Richtung ihrer nach unerforschten, unklaren Gesetzen in grauer Urzeit begonnenen Wanderschaft, das allein schuf den Begriff der Erbfeind. Sinnlos war das alles, aber unabänderlich. Wirklich? Hätte man nicht durch wachsende Erkenntnis, Verhandlungen, gegenseitige Verständigung zum Ausgleich der oft gar nicht so erheblichen Gegensätze und zu friedlichem Beieinander gelangen können? Was hinderte daran? Sauls grüblerischer Sinn vergaß der Umgebung, kehrte in sich selbst ein, betrachtete sein eigenes Werden und Tun. Hatte er dem richtigen Ziele zugestrebt? Hatte er Frieden seinem eigenen, unglücklichen, verheerten und kampfesmüden Volke gebracht? Frieden auch denen da unten, deren Mütter, Gattinnen und Bräute genauso bangten und klagten über ihre Söhne, Männer und Verlobten wie die Frauen der Hebräer. Auch die Philister seufzten unter der Last und Gefahr der fortwährenden Kämpfe, die die Fürsten anordneten, ebenso wie seine eigenen Untertanen. Alle, hüben und drüben, hatten nur den einen Wunsch, ruhig und in stiller, geschützter Arbeit ihre Tage zu verbringen. Aber die Ehre des Volkes, das Ansehen der Könige, dies verlangte doch die Vernichtung des Feindes. Was aber ist die Ehre eines Volkes? Nichts anderes doch als die Höchstentwicklung seiner edlen Eigenschaften zum eigenen Wohle und dem der übrigen Nationen. Kann sie anders erhalten und erwiesen werden als in der Achtung, die ein Volk sich vor sich selbst erwirbt und vor den anderen? Können Mord, Raub, Schändung, Hinterlist, Lüge, Verrat, Gewalt und Gemeinheit in jeder Form die richtige Betätigung sein zum Ruhme eines Volkes, eines Königs oder gar zu Ehren Gottes? Gab es für den Fürsten eine höhere Aufgabe, als die Seinen zu erziehen und sie zu lehren, den Krieg als abscheulich und verächtlich zu betrachten? Hatte er diese Aufgabe erfüllt? Hatte er sie auch nur erkannt? Und warum nicht? Womit hatte er, der höchste Gipfel anstrebte, seine Regierung ausgefüllt? Wie kam es, dass er statt der erhofften Einheit und Einigkeit seines Volkes, die er geglaubt hatte, mit dem Blute der Philister des Erbfeindes nähren zu können, jetzt überall Gegensätze, Widerstände, Zerrissenheit fand? David war pflichtig, Samuel tot, ihre Anhänger zerstreut, und doch fühlte er bis in seine nächste Umgebung Zweifel und Verdrossenheit, ahnte Argwohn und Verrat. Das umkroch und umschlang ihn mit tausendfachen polypenschleimigen Armen, wand sich um sein Leben und das des Volkes, saugte Kraft und Lebenslust aus und erstickte alle Daseinsfreude. Er wusste es nun, nicht die Philister da unten, von denen so viele, viele heute ihren letzten Schlummer schliefen vor dem Ewigen, waren der Erbfeind. Sie waren im Grunde genommen die gleichen Harmlosen, nur von dunklem Drange beseelten und von Ehrgeiz oder Eigennutz der regierenden Klasse gegen die Hebräer in den Krieg getriebenen Menschen, wie umgekehrt diese. Der Erbfeind wohnt im Volke selbst, im eigenen Volk, im Fremden und in jedem. Die Gier, das tierische Gelüst zu raffen und zu rauben, die Missgunst und der Neid, sie erzeugten den Krieg. Jedermann, der Feind von jedermann, im Leben der Völker untereinander und, was das Grauenhafteste ist, auch in dem der Volksgenossen. Der Norden gegen den Süden, die Frommen gegen die Gottlosen, die Reichen gegen die Armen, die Mächtigen gegen die Schwachen. Jeder Herrschsüchtige rühmt sich, er allein besitze das wahre Geheimnis des Glückes aller und zum Wohle der Gesamtheit. Er allein sei deshalb berufen, die rechten Gleise zu ziehen und allen zu gebieten. Wer andere Wege weist und geht, ist ein Vaterlandsfeind und Verbrecher. Die Unduldsamkeit gegen Andersdenkende, die Parteiverbissenheit und Verbohrtheit, das unheilige, unheilvolle Ich statt des heiligen, heilbringenden Du, das ist die Erbsünde und die wahre Todsünde des Einzelnen. Das auch ist der einzige Erbfeind eines Volkes. Vielleicht war es mehr ein unklares Empfinden als ein scharf umgrenztes Denken, was Saul an diesem Morgen überkam. Für seine Tage waren diese Ideen jedenfalls neu und ungewöhnlich. Aber es war ja auch noch Morgendämmerung in der Geschichte der Menschheit. Humanere, gebildetere und mit vielen technischen Fortschritten gegen die Unbill des Daseinskampfes und der Natur ausgerüstete Geschlechter betreten nachdem die Erde. Sie vermögen alles tiefer und gründlicher zu erkennen und sicherlich diese ganz einfachen Wahrheiten und Weisheiten spielend in die Tat umzusetzen. Bald, sehr bald. Ob Saul selbst noch daran gegangen wäre, kann man nicht wissen, denn mitten in seine Überlegungen hinein ging die Sonne auf, sie riss ihn los aus den unfruchtbaren Träumereien einer durchwachten Nacht und gemahnte ihn an seine Feldherrnpflicht. Dort stand der Feind, der Erbfeind. Es regte sich in seinem Lager, man musste ihm zuvorkommen, ihn überraschen, tüchtig dreschen, womöglich noch im Schlafe meucheln, frisch auf und drauf und dran, und König Saul gab das Zeichen zum Angriff. Die Schlacht entwickelte sich von Anfang an unglücklich. Die Philister hatten die Zugänge ins Gebirge erkundet, sie überrannten die Vorhuten, stürmten die Höhen. Die Hebräer konnten die Kampffront nicht entwickeln. Zusammengepresst, halb schon umfasst, wehrten sie sich verzweifelt, aber bald war es klar, dass sie der Übermacht erliegen mussten. Der allgemeine Rückzug war wegen der Schwierigkeit des Terrains und weil die Gefahr völliger Umzingelung drohte, kaum durchführbar. Und Saul wollte ihn auch nicht. Er war müde. Es war ja doch alles vergebens und verloren. Besser ein Ende und Ruhe, nur endlich Ruhe. Am Spätnachmittag war alles entschieden. Und nun suchten die Geschlagenen, sich doch noch durch die Flucht zu retten. Gelang es ihnen, in die Schluchten zu entkommen und bis zur Dunkelheit sich zu halten, so konnte die bergende Nacht ihnen Hilfe gewähren. Wider Willen wurde Saul mitgerissen. Kämpfend zog seine Garde in der Mitte den König führend und mit ihren Leibern schützend sich gegen den Abhang des Bergplateaus. Die Gruppe wurde aber bald von den Feinden gesichtet und die philistäischen Bogenschützen, die mit neuen Erfindungen ihrer Handwaffen sich wesentlich den Hebräern überlegen gezeigt und damit vor allem den Ausgang des Treffens herbeigeführt hatten, richteten ihren Pfeilhagel auf sie. Die Söhne Sauls fielen. Abinadab, Malchisua und zuletzt der hochherzige Jonathan. Einen langen Abschiedsblick warf der König auf ihn. Dies war der edelste seines Geschlechtes. Auf ihm hatte die Hoffnung der Dynastie geruht. Er hatte gelebt als echter Königsspross, rein, vorbildlich, enthaltsam, daheim und im Felde bescheiden und pflichtbewusst. Er starb in der Stunde, da sein Volk erlag, als Mann und Held. Vorbei, vorüber. Der König selbst blutete aus mehreren Wunden. Er stand einsam. Alles um ihn war tot. Die Abziehenden leitete Abner, überlegt und besonnen wie immer. Ihnen konnte Saul nichts mehr geben. Der Krieg war verloren, das Reich ging zugrunde. Bis zum Schluss hatte er ausgehalten, obwohl er den unglücklichen Ausgang voraussah. Er atmete tief auf. Jetzt war er frei, endlich. Jetzt endlich durfte er an sich selbst denken. Er hielt. Aufrecht stand er. Den andrängenden Feinden das kühne Gesicht, ihre Furcht in 100 Schlachten entgegengewandt. Aufrecht hatte er gelebt, aufrecht wollte er sterben. Nur ein einziger noch, sein treuer Waffenträger, stand bei ihm. Die anderen hatte Tod oder Flucht hinweggerissen. Der Gefährte bestürmte ihn, sich zu sichern, zu bergen, zeigte einen geschützten Pfad. Er war orts- und wegekundig. Saul konnte entkommen, seine Wunden waren ungefährlich, er konnte außer Landes gehen, und wenn er auch Thron und Krone verlor, so rettete er doch sein gesalbtes Haupt, sein kostbares Leben. Aber Saul winkte ungeduldig, fast furchterweckend ab. Das war die Sprache von Feiglingen und Sklaven. Ein König ist nur seines Volkes Planet, das Volk ist die Sonne, erlischt ihr Licht, so ist auch der Herrscher finster und erkaltet. Er hat kein eigenes Daseinsrecht, keine eigene Daseinsmöglichkeit, aus dem Volke gekommen, für das Volk gelebt, mit dem Volke gestorben, das ist des Königs Gesetz. Das verleiht ihm Würde und Ehre. Unseliger Fürst, der in der Stunde des Zusammenbruchs nicht den Mut zum Heroismus findet, der an sich, an seine Rettung denkt, wenn das Unglück über sein Volk sich ergießt. Der Untergang hätte ihm Mitgefühl, der Tod Ehrfurcht erweckt. Die Flucht aber befleckt seinen Namen für alles Gedenken der Menschen und für alle Zeiten. Anders Saul. Er gebot, dem Begleiter nahe zu treten und ihn zu erstechen, denn er wollte nicht fliehen, doch auch nicht lebend in die Hände des Feindes geraten. Aber der treue Gefolgsmann weigerte sich, Hand an seinen Herrn zu legen. Da zog Saul sein Schwert zum letzten Dienste. Mit fester Hand stützte er den Griff auf den Boden, kehrte die Spitze gegen sein tapferes Herz und seine Brust glitt langsam in die schneidende Schärfe. Im Fallen, im Ausbluten aber war es ihm, als höre er einen fernen Klang, süß und doch aufregend, besänftigend und doch verräterisch. Was war das gleich? Woher kannte er diesen Ton? Sein versagendes Hirn suchte, fasste noch einmal alle Bilder der Vergangenheit zusammen, sammelte die losen Fäden der Erinnerung. Das Denkmal der Philister auf dem Hügel zu Gibea. Jonathan, die Eselinnen, Samuel, die Salbung, der erste Sieg, das geeinte Reich, sein Weib Ahinoam, Michal, David. Das war es. Wie ein schwermütiges Lächeln legte es sich um den schon erblassenden Mund. David. Nun war er befreit von ihm. Nun mochte er versuchen, ob es ihm besser gelang. Er gönnte es ihm alles. Ruhm und Thron und den Kampf gegen den Erbfeind, alles. Er selbst durfte ausruhen, endlich, endlich. Der Atem versagte, er fiel zu Boden, in seinem Ohr rauschte es. War das der Triumphgesang des Feindes, der Jammer von Israel, sein eigenes Blut? Nein, etwas anderes, was doch gleich Gesang, Musik, ja, dies, das. David, David, David schlägt die Harfe. Und die Augen Sauls, die großen, gebietenden Augen, hoben sich noch einmal gegen die sinkende Sonne und brachen. Der König, der erste, der wahre König von Juda und Israel war tot, gefallen auf dem Felde der Ehre. Ein schluchzender Schrei seines Waffenträgers, ein wildes Klagen um die verlorene Herrlichkeit und seine Treue folgten seinem Herrn in das Nichts und in die Vernichtung. Erst am nächsten Tage fanden die Philister, müde von der Jagd, auf der Nachsuche des Schlachtfeldes den Leichnam. Als herrlichstes Siegeszeichen führte triumphierend der Erbfeind den Körper in sein Land. David erhielt die Nachricht, als er von der Verfolgung der Amalekiter nach Ziklag zurückkehrte. Er versäumte sich nicht einen Tag. Saul war tot, ebenso seine Söhne, das Volk ohne Haupt, ohne Führer. Der Norden hatte versagt, Gottes Zorn war ersichtlich geworden. Die Stunde des Südens, die lang erwartete, begann zu schlagen. Sofort brach er mit seinen Truppen auf, überschritt die Grenze von Juda, zog vor die alte Fürstenstadt Hebron, sie eröffnete ihm bereitwillig die Tore. Der Philisterwürger, der fromme Bezwinger Goliaths war wieder auferstanden und er brachte tapfere Männer mit. Das gab den Geängsteten Mut und Hoffnung. Schnell fiel der ganze Süden ihm zu, erkannte ihn als Herrscher über Juda an, das sich zur selbstständigen Monarchie erklärte. Der erste Schritt war getan, die erste Etappe erreicht. Saul ging dahin, die Pforte ist offen. Schreite hindurch, schreite weiter, Sohn Isais. Auf Hebron folgt Jerusalem, nach Judäa das ganze Reich, Juda und Israel. Schon mischen die Priester das Salböl. Der Sohn des Volkes ist nicht mehr. Platz da für den Sohn des Ehrgeizes und der Ichsucht. König Saul ist tot. Es lebe David, König von Gottes und der Gottesdiener, Wahl und Gnaden. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Alice Stein.